Sowie Elis Fröbom die Jungfrau erblickte, war es ihm, als schlüge ein Blitz durch sein Inneres und entflamme alle Himmelslust, allen Liebesschmerz, alle Inbrunst, die in ihm verschlossen. Ulla Dahlsjö war es, die ihm in dem verhängnisvollen Traum die rettende Hand geboten. Er glaubte nun, die tiefe Deutung jenes Traums zu erraten und pries des alten Bergmanns vergessend das Schicksal, dem er nach Falun gefolgt. Aber dann fühlte er sich, auf der Türschwelle stehend, ein unbeachteter Fremdling, elend, trostlos, verlassen. Und wünschte, er sei gestorben, ehe er Ulla Dahlsjö geschaut, da er doch nun vergehen müsse in Liebe und Sehnsucht. Nicht das Auge abzuwenden vermochte er von der holden Jungfrau, und als sie nun bei ihm ganz nahe vorüberstreifte, rief er mit leiser, bebender Stimme ihren Namen. Ulla schaute sich um und erblickte den armen Elis, der glühende Röte im ganzen Gesicht, mit niedergesenktem Blick dastand, erstarrt, keines Wortes mächtig. Ulla trat auf ihn zu und sprach mit süßem Lächeln, »Ei, ihr seid ja wohl ein Fremdling, lieber Freund. Das gewahre ich an eurer seemännischen Tracht. Nun, warum steht ihr denn so auf der Schwelle? Kommt doch nur hinein und freut euch mit uns.« Damit nahm sie ihn bei der Hand, zog ihn in den Flur und reichte ihm einen vollen Krug Ale. »Trinkt«, sprach sie, »trinkt, mein lieber Freund, auf guten gastlichen Willkommen.« Dem Elis war es, als läge er in dem wonnigen Paradiese eines herrlichen Traums, aus dem er gleich erwachen und sich unbeschreiblich elend fühlen würde. Mechanisch leerte er den Krug. In dem Augenblick trat Pehrson Dahlsjö an ihn heran und fragte, nachdem er ihm die Hand geschüttelt zum freundlichen Gruß, von wannen er käme und was ihn hingebracht nach Falun. Elis fühlte die wärmende Kraft des edlen Getränks in allen Adern. Dem wackern Pehrson ins Auge blickend, wurde ihm heiter und mutig zu Sinn. Er erzählte, wie er Sohn eines Seemanns von Kindesbeinen an auf der See gewesen, wie er eben von Ostindien zurückgekehrt seine Mutter, die er mit seinem Solde gehegt und gepflegt, nicht mehr am Leben gefunden, wie er sich nun ganz verlassen auf der Welt fühle, wie ihm nun das wilde Leben auf der See ganz und gar zuwider geworden, wie seine innerste Neigung ihn zum Bergbau treibe und wie er hier in Falun sich mühen werde, als Knappe unterzukommen. Das Letzte, so sehr allem entgegen, was er vor wenigen Augenblicken beschlossen, fuhr ihm ganz unwillkürlich heraus. Es war ihm, als hätte er dem Altermann gar nichts anderes eröffnen können. Ja, als wenn er eben seinen innersten Wunsch ausgesprochen, an den er bisher selbst nur nicht geglaubt. Pehrson Dahlsjö sah den Jüngling mit sehr ernstem Blick an, als wolle er sein Innerstes durchschauen. Dann sprach er, »Ich mag nicht vermuten, Elis Fröbom, dass bloßer Leichtsinn euch von eurem bisherigen Beruf forttreibt und dass ihr nicht alle Mühseligkeit, alle Beschwerde des Bergbaues vorher reiflich erwägt habt, ehe ihr den Entschluss gefasst, sich ihm zu ergeben. Es ist ein alter Glaube bei uns, dass die mächtigen Elemente, in denen der Bergmann kühn waltet, ihn vernichten. Strengt er nicht sein ganzes Wesen an, die Herrschaft über sie zu behaupten? Gibt er noch anderen Gedanken Raum, die die Kraft schwächen, welche er ungeteilt der Arbeit in Erd und Feuer zuwenden soll? Habt ihr aber euren inneren Beruf genugsam geprüft und ihn bewährt gefunden, so seid ihr zur guten Stunde gekommen. In meiner Kuxe fehlt es an Arbeitern. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gleich bei mir bleiben und morgen den Tages mit dem Steiger anfahren, der euch die Arbeit schon anweisen wird.« Das Herz ging dem Elis auf bei Pehrson Dahlsjös Rede. Er dachte nicht mehr an die Schrecken des entsetzlichen Höllenschlundes, in den er geschaut, dass er nun die holde Ulla täglich sehen, dass er mit ihr unter einem Dache wohnen werde, das erfüllte ihn mit Wonne und Entzücken. Er gab den süßesten Hoffnungen Raum. Pehrson Dahlsjö tat den Bergleuten kund, wie sich eben ein junger Knappe zum Bergdienst bei ihm gemeldet, und stellte ihn den Elis Fröbom vor. Alle schauten wohlgefällig auf den rüstigen Jüngling und meinten, mit seinem schlanken, kräftigen Gliederbau sei er ganz zum Bergmann geboren, und an Fleiß und Frömmigkeit werde es ihm gewiss auch nicht fehlen. Das Herz wollte dem Elis doch mächtig schlagen, als er wieder bei den rauchenden Höllenschlunde stand, und eingehüllt in die Bergmannstracht, die schweren, mit Eisen beschlagenen Dalkarschuhe an den Füßen, mit dem Steiger hinabfuhr in den tiefen Schacht. Bald wollten heiße Dämpfe, die sich auf seine Brust legten, ihn ersticken, bald flackerten die Grubenlichter von dem schneidend kalten Luftzuge, der die Abgründe durchströmte. Immer tiefer und tiefer ging es hinab, zuletzt auf kaum ein Fußbreiten eisernen Leitern. Und Elis Fröbom merkte wohl, dass alle Geschicklichkeit, die er sich als Seemann im Klettern erworben, ihm hier nichts helfen könne. Endlich standen sie in der tiefsten Teufe, und der Steiger gab dem Elis die Arbeit an, die er hier verrichten sollte. Elis gedachte der holden Ulla, wie ein leuchtender Engel sah er ihre Gestalt über sie schweben und vergaß alle Schrecken des Abgrundes, alle Beschwerden der mühseligen Arbeit. Es stand nun einmal fest in seiner Seele, dass nur dann, wenn er sich bei Pehrson Dalsjö mit aller Macht des Gemüts, mit aller Anstrengung, die nur der Körper dulden wollte, dem Bergbau ergebe, vielleicht dereinst die süßesten Hoffnungen erfüllt werden könnten. Und so geschah es, dass er in unglaublich kurzer Zeit es dem geübtesten Bergmann in der Arbeit gleichtat. Das Herz bebte dem Elis vor Freude, als Pehrson Dalsjö einmal zu ihm sprach, dass, da er ohne dies ein gut Stück Geld mitgebracht, es bei seinem Fleiß, bei seiner Sparsamkeit ihm gar nicht fehlen könne, künftig zum Besitztum eines Berghämmerns oder wohl gar einer Bergfrälse zu gelangen, und dass dann wohl kein Bergbesitzer zu Falun ihn abweisen werde, wenn er um die Hand der Tochter werbe. Er hätte nun gleich sagen mögen, wie unaussprechlich er Ulla liebte und wie er alle Hoffnung des Lebens auf ihren Besitz gestellt, doch unüberwindliche Scheu, mehr aber wohl noch der bange Zweifel, ob Ulla, wie er manchmal ahne, ihn auch wirklich liebe, verschlossen ihm den Mund. Es begab sich, dass Elis Fröbom einmal in der tiefsten Teufe arbeitete, in dicken Schwefeldampf gehüllt, so daß sein Grubenlicht nur schwach durchdämmerte und er die Gänge des Gesteins kaum zu unterscheiden vermochte. Da hörte er, wie aus noch tiefem Schacht ein Klopfen heraustönte, als werde mit dem Puchhammer gearbeitet. Da dergleichen Arbeit nun nicht wohl in der Teufel möglich und Elis wohl wusste, dass außer ihm heute niemand herabgefahren, da der Steiger eben die Leute im Förderschacht anstellte, so wollte ihm das Pochen und Hämmern ganz unheimlich bedünken. Er ließ Handfäustel und Eisen ruhen und horchte zu den hohl anschlagenden Tönen, die immer näher und näher zu kommen schienen. Mit eins gewahrte er dicht neben sich einen schwarzen Schatten und erkannte, da eben ein schneidender Luftstrom den Schwefeldampf verblies, den alten Bergmann von Göteborg, der ihm zur Seite stand. »Glück auf«, rief der Alte, »Glück auf, Elis Fröbom, hier unten im Gestein. Nun, wie gefällt dir das Leben, Kamerad?« Elis wollte fragen, auf welche wunderbare Art der Alte in den Schacht gekommen. Der schlug aber mit seinem Hammer an das Gestein mit solcher Kraft, dass Feuerfunken umherstoben und es wie ferner Donner im Schacht widerhallte, und rief dann mit entsetzlicher Stimme, »Das ist hier ein herrlicher Trappgang! Aber du schnöder, schuftiger Geselle schaust nichts als einen Trumm, der kaum eines Strohhalms mächtig. Hier unten bist du ein blinder Maulwurf, dem der Metallfürst ewig abhold bleiben wird, und oben vermagst du auch nichts zu unternehmen und stellst vergebens dem Garkönig nach. Hei, des Pehrson Dalsjö Tochter Ulla willst du zum Weibe gewinnen, deshalb arbeitest du hier ohne Lieb und Gedanken. Nimm dich in Acht, du falscher Gesell, dass der Metallfürst, den du verhöhnst, dich nicht fasst und hinabschleudert, dass deine Glieder zerbröckeln am scharfen Gestein. Und nimmer wird Ulla dein Weib, das sag ich dir.« Dem Elis wallte der Zorn auf vor den schnöden Worten des Alten. »Was tust du?« rief er. »Was tust du hier in dem Schacht meines Herrn Pehrson Dalsjö, in dem ich arbeite mit aller Kraft und wie es meines Berufs ist? Hebe dich hinweg, wie du gekommen, oder wir wollen sehen, wer hier unten einer dem anderen zuerst das Gehirn einschlägt.« Damit stellte sich Elis Fröbom trotzig vor den Alten hin und schwang sein eisernes Handfäustel, mit dem er gearbeitet, hoch empor. Der Alte lachte höhnisch auf. Und Elis sah mit Entsetzen, wie er behende gleich einer Eichkatz die schmalen Sprossen der Leiter heraufhüpfte und in dem schwarzen Geklüft verschwand. Elis fühlte sich wie gelähmt an allen Gliedern. Die Arbeit wollte nicht mehr vonstatten gehen. Er stieg herauf. Als der alte Obersteiger, der eben aus dem Förderschacht gestiegen, ihn gewahrte, rief er, »Um Christus willen, was ist dir widerfahren, Elis? Du siehst blass und verstört aus wie der Tod. Geld, der Schwefeldampf, den du noch nicht gewohnt, hat es dir angetan. Nun, trink, guter Junge, das wird dir wohltun.« Elis nahm einen tüchtigen Schluck Branntwein aus der Flasche, die ihm der Obersteiger darbot, und erzählte dann erkräftigt alles, was sich unten im Schacht begeben, sowie auf welche Weise er die Bekanntschaft des alten unheimlichen Bergmanns in Göteborg gemacht. Der Obersteiger hörte alles ruhig an, dann schüttelte aber bedenklich den Kopf und sprach, »Elis Fröbom, das ist der alte Torbern gewesen, dem du begegnet. Und ich merke wohl, dass das mehr als ein Märlein ist, was wir uns hier von ihm erzählen. Vor mehr als 100 Jahren gab es hier in Falun einen Bergmann namens Torbern. Er soll einer der Ersten gewesen sein, der den Bergbau zu Falun recht in Flor gebracht hat. Und zu seiner Zeit war die Ausbeute bei weitem reicher als jetzt. Niemand verstand sich damals auf dem Bergbau so als Thorbjörn, der in tiefer Wissenschaft erfahren dem ganzen Bergwesen in Falun vorstand. Als sei er mit besonderer höherer Kraft ausgerüstet, erschlossen sich ihm die reichsten Gänge. Und kam noch hinzu, dass er ein finsterer, tiefsinniger Mann war, der ohne Weib und Kind, ja ohne eigentliches Obdach in Falun zu haben, beinahe niemals ans Tageslicht kam, sondern unaufhörlich in den Teufen wühlte. So konnte es nicht fehlen, dass bald von ihm die Sage ging, er stehe mit der geheimen Macht, die im Schoße der Erde waltet und die Metalle kocht, im Bunde. Auf Thorbjörn strenge Ermahnungen nicht achtend, der unaufhörlich Unglück prophezeite, sobald nicht wahre Liebe zum wunderbaren Gestein und Metall den Bergmann zur Arbeit antreibe, weitete man in gewinnsüchtiger Gier die Gruben immer mehr und mehr aus, bis endlich am Johannistage des Jahres 1687 sich der fürchterliche Bergsturz ereignete, der unsere ungeheure Pinge schuf und dabei den ganzen Bau dergestalt verwüstete, dass erst nach vielen Mühen und mit vieler Kunst mancher Schacht wiederhergestellt werden konnte. Von Thorbjörn war nichts mehr zu hören und zu sehen, und gewiss schien es, dass er in der Teufe arbeitend durch den Einsturz verschüttet. Bald darauf, und zwar als die Arbeit immer besser und besser vonstatten ging, behaupteten die Hauer, sie hätten im Schacht den alten Thorbjörn gesehen, der ihnen allerlei guten Rat erteilt und die schönsten Gänge gezeigt. Andere hatten den Alten oben an der Pinge umherstreichend erblickt, bald wehmütig klagend, bald zornig tobend. Andere Jünglinge kamen, so wie du, hierher und behaupteten, ein alter Bergmann habe sie ermahnt zum Bergbau und hierher gewiesen. Das geschah allemal, wenn es an Arbeitern mangeln wollte. Und wohl mochte der alte Thorbjörn auch auf diese Weise für den Bergbau sorgen. Ist es nun wirklich der alte Thorbjörn gewesen, mit dem du Streit gehabt hast im Schacht, und hat er von einem herrlichen Trappgange gesprochen, so ist es gewiss, dass dort eine reiche Eisenader befindlich, der wir morgen nachspüren wollen. Du hast nämlich nicht vergessen, dass wir hier die eisengehaltige Ader im Gestein Trappgang nennen und das Trumm eine Ader von dem Gange ist, die sich in verschiedene Teile zerschlägt und wohl gänzlich auseinandergeht. Als Elis Fröbom von mancherlei Gedanken hin und her geworfen eintrat in Pehrson Dalsjös Haus, kam ihm nicht wie sonst Olaf freundlich entgegen. Mit niedergeschlagenem Blick und, wie Elis zu bemerken glaubte, mit verweinten Augen saß Ulla da. Und neben ihr ein stattlicher junger Mann, der ihre Hand festhielt in der seinigen und sich mühte, allerlei Freundliches, Scherzhaftes vorzubringen, worauf Ulla aber nicht sonderlich achtete. Pehrson Dalsjö zog den Elis, der von trüber Ahnung ergriffenen starren Blick auf das Paar heftete, fort ins andere Gemach und begann: »Nun, Elis Fröbom, wirst du bald deine Liebe zu mir, deine Treue beweisen können. Denn habe ich dich schon immer wie einen Sohn gehalten, so wirst du es nun wirklich werden, ganz und gar. Der Mann, den du bei mir siehst, ist der reiche Handelsherr Erik Olafsen geheißen aus Göteborg. Ich gebe ihm auf sein Werben meine Tochter zum Weibe. Er zieht mit ihr nach Göteborg, und du bleibst dann allein bei mir, Elis, meine einzige Stütze im Alter.« »Nun, Elis, du bleibst stumm. Du erbleichst. Ich hoffe nicht, dass dir mein Entschluss missfällt. Dass du jetzt, da meine Tochter mich verlassen muss, auch von mir willst. Doch ich höre Herrn Olafs meinen Namen nennen. Ich muss hinein.« Damit ging Pehrson wieder in das Gemach zurück. Elis fühlte sein Inneres von 1000 glühenden Messern zerfleischt. Er hatte keine Worte, keine Tränen. In wilder Verzweiflung rannte er aus dem Hause fort. Fort bis zur großen Pinge. Bot das ungeheure Geklüft schon im Tageslicht einen entsetzlichen Anblick dar, so war vollends jetzt, da die Nacht eingebrochen und die Mondesscheibe erst aufdämmerte, das wüste Gestein anzusehen, als wühle und wälze unten eine zahllose Schar grässlicher Untiere, die scheußliche Ausgeburt der Hölle sich durcheinander am rauchenden Boden und blitze herauf mit Flammenaugen und strecke die riesigen Krallen aus nach dem armen Menschenvolk. »Thorbjörn! Thorbjörn!« schrie Elis mit furchtbarer Stimme, dass die öden Schlüfte widerhallten. »Thorbjörn, hier bin ich! Du hattest recht. Ich war ein schuftiger Gesell, dass ich alberner Lebenshoffnung auf der Oberfläche der Erde mich hingab. Unten liegt mein Schatz, mein Leben, mein Alles. Thorbjörn, steig herab mit mir. Zeig mir die reichsten Trappgänge, da will ich wühlen und bohren und arbeiten und das Licht des Tages fürder nicht mehr schauen. Torbern, Torbern, steig herab mit mir. Elis nahm Stahl und Stein aus der Tasche, zündete sein Grubenlicht an und stieg hinab in den Schacht, den er gestern befahren, ohne dass sich der Alte sehen ließ. Wie ward ihm, als er in der tiefsten Teufe deutlich und klar den Treppgang erblickte, so dass er seiner Seilbänder streichen und fallen zu erkennen vermochte. Doch als er fester und fester den Blick auf die wunderbare Ader im Gestein richtete, war es, als ginge ein blendendes Licht durch den ganzen Schacht, und seine Wände wurden durchsichtig wie der reinste Kristall. Jener verhängnisvolle Traum, den er in Göteborg geträumt, kam zurück. Er blickte in die paradiesischen Gefilde der herrlichsten Metallbäume und Pflanzen, an denen wie Früchte, Blüten und Blumen feuerstrahlende Steine hingen. Er sah die Jungfrauen, er schaute das hohe Antlitz der mächtigen Königin. Sie erfasste ihn, zog ihn hinab, drückte ihn an ihre Brust. Dadurch zuckte ein glühender Strahl sein Inneres, und sein Bewusstsein war nur das Gefühl, als schwämme er in den Wogen eines blauen, durchsichtig funkelnden Nebels. »Elis Fröbom! Elis Fröbom!« rief eine starke Stimme von oben herab, und der Widerschein von Fackeln fiel in den Schacht. Pehrson Dahlsjö selbst war es, der mit dem Steiger hinabkam, um dem Jüngling, den sie wie im hellen Wahnsinn nach der Pinge rennen gesehen, zu suchen. Sie fanden ihn wie erstarrt stehend, das Gesicht gedrückt in das kalte Gestein. »Was?« rief Pehrson ihn an. »Was machst du hier unten zur Nachtzeit, unbesonnener junger Mensch? Nimm deine Kraft zusammen und steige mit uns herauf. Wer weiß, was du oben Gutes erfahren wirst.« In tiefem Schweigen stieg Elis herauf. In tiefem Schweigen folgte er dem Pehrson Dahlsjö, der nicht aufhörte, ihn tapfer auszuschelten, dass er sich in solche Gefahr begeben. Der Morgen war hell aufgegangen, als sie in das Haus traten. Ulla stürzte mit einem lauten Schrei dem Elis an die Brust und nannte ihn mit den süßesten Namen. Aber Pehrson Dahlsjö sprach zu Elis: »Du Tor, musste ich es denn nicht längst wissen, dass du Ulla liebtest und wohl nur ihretwegen mit so vielem Fleiß und Eifer in der Grube arbeitetest? Musste ich nicht längst gewahren, dass auch Ulla dich liebte, recht aus tiefstem Herzenkunde? Konnte ich mir einen besseren Eidam wünschen als einen tüchtigen, fleißigen, frommen Bergmann, als eben dich, mein braver Elis? Aber dass ihr schwiegt, das ärgerte, das kränkte mich. Haben wir, unterbrach Ulla den Vater, haben wir denn selbst gewusst, dass wir uns so unaussprechlich liebten? Mag, fuhr Pehrson Dahlsjö fort, mag dem sein, wie ihm wolle, genug. Ich ärgerte mich, dass Elis nicht offen und ehrlich von seiner Liebe zu mir sprach. Und deshalb, und weil ich dein Herz auch prüfen wollte, förderte ich gestern das Märchen mit Herrn Erik Olafsen zutage, worüber du bald zugrunde gegangen wärst. Du toller Mensch! Herr Erik Olafsen ist ja längst verheiratet. Und dir, braver Elis Fröbom, gebe ich meine Tochter zum Weibe, denn, ich wiederhole es, keinen besseren Schwiegersohn konnte ich mir wünschen. Dem Elis rannten die Tränen herab vor lauter Wonne und Freude. Alles Lebensglück war so unerwartet auf ihn herabgekommen, und es musste ihn beinahe bedünken, er stehe abermals in einem süßen Traum. Auf Pehrson Dahlsjös Gebot sammelten sich die Bergleute mittags zum frohen Mahl. Ulla hatte sich in ihren schönsten Schmuck gekleidet und sah anmutiger aus als jemals, so daß alle einmal über das andere riefen: »Ei, welch hochherrliche Braut hat unser wackerer Elis Fröbom erworben! Nun, der Himmel segne beide in ihrer Frömmigkeit und Tugend!« Auf Elis Fröbom bleichem Gesicht lag noch das Entsetzen der Nacht, und oft starrte er vor sich hin, wie entrückt allem, was ihm umgab. »Was ist dir, mein Elis?« fragte Ulla. Elis drückte sie an seine Brust und sprach: »Ja, ja, du bist wirklich mein. Und nun ist ja alles gut.« Mitten in aller Wonne war es dem Elis manchmal, als griffe auf einmal eine eiskalte Hand in sein Innerstes hinein. Und eine dunkle Stimme spräche: »Ist es denn nun noch dein Höchstes, das du Ulla erworben, du armer Tor? Hast du nicht das Antlitz der Königin geschaut?« Er fühlte sich beinahe übermannt von einer unbeschreiblichen Angst. Der Gedanke peinigte ihn, es werde nun plötzlich einer von den Bergleuten riesengroß sich vor ihm erheben, und er werde zu seinem Entsetzen den Torbären erkennen, der gekommen, ihn fürchterlich zu mahnen an das unterirdische Reich der Steine und Metalle, dem er sich ergeben. Und doch wusste er wieder gar nicht, warum ihm der gespenstische Alte feindlich sein, was überhaupt sein Bergmannshantieren mit seiner Liebe zu schaffen haben sollte. Pehrsson merkte wohl Elis Fröboms verstörtes Wesen und schrieb es dem überstandenen Weh, der nächtlichen Fahrt in den Schacht, zu. Nicht so Ulla, die von geheimer Ahnung ergriffen in den Geliebten drang, ihren doch nur zu sagen, was ihm denn Entsetzliches begegnet, das ihn ganz von ihr hinwegreiße. Dem Elis wollte die Brust zerspringen. Vergebens rang er danach der Geliebten von dem wunderbaren Gesicht, das sich ihm in der Teufe aufgetan, zu erzählen. Es war, als verschlösse ihm eine unbekannte Macht mit Gewalt den Mund. Als schaue aus seinem Innern heraus das furchtbare Antlitz der Königin. Und nenne er ihren Namen, so würde wie bei dem Anblick des entsetzlichen Medusenhaupts sich alles um ihn her versteinen zum düstern schwarzen Geklüft. Alle Herrlichkeit, die ihn unten in der Teufel mit der höchsten Wonne erfüllt, erschien ihm jetzt wie eine Hölle voll trostloser Qual, trügerisch ausgeschmückt zur verderblichsten Verlockung. Der von Pehrsson Dahlsjö bestimmte Hochzeitstag kam endlich heran. Schon einige Tage vorher war Elis Fröbom stiller, ernster, in sich gekehrter gewesen als jemals. Aber auch nie hatte er sich so ganz in Liebe der holden Ulla hingegeben als in dieser Zeit. Er mochte sich keinen Augenblick von ihr trennen, deshalb ging er nicht zur Grube. Er schien an sein unruhiges Bergmannstreiben gar nicht zu denken, denn kein Wort von dem unterirdischen Reich kam über seine Lippen. Ulla war ganz voll Wonne. Alle Angst, wie vielleicht die bedrohlichen Mächte des unterirdischen Geklüfts, von denen sie oft alte Bergleute reden gehört, ihren Elis ins Verderben locken würden, war verschwunden. Am frühen Morgen des Hochzeitstages, es war der Johannistag, klopfte Elis an die Kammer seiner Braut. Sie öffnete und fuhr erschrocken zurück, als sie den Elis erblickte, schon in den Hochzeitskleidern, todbleich, dunkel sprühendes Feuer in den Augen. »Ich will«, sprach er mit leiser schwankenden Stimme, »ich will dir nur sagen, mein herzgeliebte Ulla, dass wir dicht an der Spitze des höchsten Glücks stehen, wie es nur dem Menschen hier auf Erden beschieden. Mir ist in dieser Nacht alles entdeckt worden. Unten in der Teufel liegt in Chlorid und Glimmer eingeschlossen der kirschrot funkelnde Almandin, auf den unsere Lebenstafel eingegraben. Den musst du von mir empfangen als Hochzeitsgabe. Er ist schöner als der herrlichste blutrote Karfunkel. Und wenn wir in treuer Liebe verbunden hineinblicken in sein strahlendes Licht, können wir es deutlich erschauen, wie unser Inneres verwachsen ist mit dem wunderbaren Gezweige, das aus dem Herzen der Königin im Mittelpunkte der Erde emporkeimt. Es ist nur nötig, dass ich diesen Stein hinauffördere zutage, und das will ich numero tun. Gehab dich so lange wohl, meine herzgeliebte Ulla. Bald bin ich wieder hier. Ulla beschwor den Geliebten mit heißen Tränen, doch abzustehen von diesem träumerischen Unternehmen, da ihr großes Unglück ahne. Doch Elis Fröbom versicherte, dass er ohne jenes Gestein niemals eine ruhige Stunde haben würde und dass an irgendeine bedrohliche Gefahr gar nicht zu denken sei. Er drückte die Braut innig an seine Brust und schied von dann. Schon waren die Gäste versammelt, um das Brautpaar nach der Kopparbergkirche, wo nach gehaltenem Gottesdienst die Trauung vor sich gehen sollte, zu geleiten. Eine ganze Schar zierlich geschmückter Jungfrauen, die nach der Sitte des Landes als Brautmädchen der Braut voranziehen sollten, lachten und scherzten um Ulla her. Die Musikanten stimmten ihre Instrumente und versuchten einen fröhlichen Hochzeitsmarsch. Schon war es beinahe Mittag, noch immer ließ sich Elis Fröbom nicht sehen. Da stürzten plötzlich Bergleute herbei, Angst und Entsetzen in den bleichen Gesichtern, und meldeten, wie eben ein fürchterlicher Bergfall die ganze Grube in der Dahlsjös Kuxe befindlich verschüttet. »Elis! Mein Elis, du bist hin!« »Hin!« so schrie Ulla laut auf und fiel wie tot nieder. Nun erfuhr erst Pehrsson Dahlsjö von dem Steiger, dass Elis am frühen Morgen nach der großen Pinge gegangen und hinabgefahren. Sonst hatte da Knappen und Steiger zur Hochzeit geladen, niemand in dem Schacht gearbeitet. Pehrsson Dahlsjö, alle Bergleute eilten hinaus, aber alle Nachforschungen, so wie sie nur selbst mit der höchsten Gefahr des Lebens möglich, blieben vergebens. Elis Fröbom wurde nicht gefunden. Gewiss war es, dass der Erdsturz den Unglücklichen im Gestein begraben. Und so kam Elend und Jammer über das Haus des wackern Pehrsson Dahlsjö in dem Augenblick, als er Ruhe und Frieden für seine alten Tage sich zu bereiten gedacht. Längst war der wackere Maßmeister alter Mann Pehrsson Dahlsjö gestorben, längst seine Tochter Ulla verschwunden, Niemand in Falun wusste von beiden mehr etwas, da seit Fröboms unglückseligem Hochzeitstage wohl an die 50 Jahre verflossen. Da geschah es, dass die Bergleute, als sie zwischen zwei Schachten einen Durchschlag versuchten, in einer Teufe von 300 Ellen im Vitriolwasser den Leichnam eines jungen Bergmanns fanden, der versteinert schien, als sie ihn zutage förderten. Es war anzusehen, als läge der Jüngling in tiefem Schlaf. So frisch, so wohlerhalten waren die Züge seines Antlitzes, so ohne alle Spur der Verwesung seine zierlichen Bergmannskleider, ja, selbst die Blumen an seiner Brust. Alles Volk aus der Nähe sammelte sich um den Jüngling, den man heraufgetragen aus der Pinge, aber niemand kannte die Gesichtszüge des Leichnams, und keiner der Bergleute vermochte sich auch zu entsinnen, dass irgendeiner der Kameraden verschüttet. Man stand im Begriff, den Leichnam weiter fortzubringen nach Falun, als aus der Ferne ein steinaltes, eisgraues Mütterchen auf Krücken hinankeuchte. »Dort kommt das Johannesmütterchen«, riefen einige von den Bergleuten. Diesen Namen hatten sie der Alten gegeben, die sie schon seit vielen Jahren bemerkt, wie sie jedes Mal am Johannistage erschien, in die Tiefe schauend, die Hände ringend, in den wehmütigsten Tönen ächzend und klagend, an der Pinge umherschlich und dann wieder verschwand. Kaum hatte die Alte den erstarrten Jüngling erblickt, als sie beide Krücken fallen ließ, die Arme hoch emporstreckte zum Himmel und mit dem herzzerschneidendsten Ton der tiefsten Klage rief: »O Elis Fröbom, o mein Elis, mein süßer Bräutigam!« Und damit kauerte sie neben dem Leichnam nieder und fasste die erstarrten Hände und drückte sie an ihrem Alter erkaltete Brust, in der noch wie heiliges Naphtafeuer unter der Eisdecke ein Herz voll heißer Liebe schlug. »Ach«, sprach sie dann sich im Kreise umschauend, »ach, niemand, niemand von euch kennt mehr die arme Ulla Dalsjö, dieses Jünglings glückliche Braut vor 50 Jahren. Als ich mit Gram und Jammer fortzog nach Ornäs, da tröstete mich der alte Torbjörn und sprach, ich würde meinen Elis, den das Gestein begrub am Hochzeitstage, noch wiedersehen hier auf Erden. Und da bin ich Jahr aus, Jahr ein hergekommen und habe ganz Sehnsucht und treue Liebe hinabgeschaut in die Tiefe. Und heute ist mir ja wirklich solch seliges Wiedersehen vergönnt. O mein Elis, mein geliebter Bräutigam!« Aufs Neue schlug sie die dürren Arme um den Jüngling, als wolle sie ihn nimmer lassen. Und alle standen tief bewegt ringsumher. Leiser und leiser wurden die Seufzer, wurde das Schluchzen der Alten, bis es dumpf ertönte. Die Bergleute traten hinan. Sie wollten die arme Ulla aufrichten, aber sie hatte ihr Leben ausgehaucht auf dem Leichnam des erstarrten Bräutigams. Man bemerkte, dass der Körper des Unglücklichen, der fälschlicherweise für versteinert gehalten, in Staub zu zerfallen begann. In der Kopperbergskirche, dort, wo vor 50 Jahren das Paar getraut werden sollte, wurde die Asche des Jünglings beigesetzt und mit ihr die Leiche der bis in den bittern Tod getreuen Braut.